Erster, ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die zu den sieben Engeln sagte, geht und gießt die sieben Schalen von Gottes Zorn auf die Erde aus. Zweiter, der erste Engel ging und goss seine Schale auf die Erde, worauf schlimme und schmerzhafte Geschwüre die Menschen befielen, die das Zeichen des Tieres trugen und sein Bild anbeteten. Dritter, der zweite Engel goss seine Schale auf das Meer, und es wurde zu Blut, wie das Blut eines Toten, so dass alle Lebewesen im Meer starben. Vierter, der dritte Engel goss seine Schale auf die Flüsse und Wasserquellen, und auch sie wurden zu Blut. Fünfter, ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du so gerichtet hast. Sechster, denn sie haben das Blut der Heiligen und Propheten vergossen, deshalb gabst du ihnen Blut zu trinken, denn sie haben es verdient. Siebter, ich hörte den Altar sprechen, wahrlich, Herr, allmächtiger Gott, deine Urteile sind wahr und gerecht. Achter, der vierte Engel goss seine Schale auf die Sonne, und ihr wurde die Macht gegeben, die Menschen mit Feuer zu verbrennen. Neunter, die Menschen wurden von großer Hitze verbrannt, aber sie lästerten Gott, der die Macht über diese Plagen hatte, und bereuten ihre Taten nicht, um ihm Ehre zu erweisen. Zehnter, der fünfte Engel goss seine Schale auf den Thron des Tieres, und dessen Reich wurde dunkel, so dass die Menschen sich vor Schmerz auf die Zungen bissen. Elfter, sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und Geschwüre und bereuten ihre Taten nicht. Zwölfter, der sechste Engel goss seine Schale auf den großen Fluss Euphrat, und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg für die Könige aus dem Osten frei wurde. Dreizehnter, ich sah aus dem Mund des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, die wie Frösche aussahen. Vierzehnter, diese sind Dämonengeister, die Wunder tun und zu den Königen der ganzen Welt gehen, um sie für den Krieg am großen Tag des allmächtigen Gottes zu versammeln. Fünfzehnter, siehe, ich komme wie ein Dieb. Glücklich ist, wer wach bleibt und seine Kleider bereit hält, damit er nicht nackt gehen muss und seine Schande sichtbar wird. Sechzehnter, er versammelte sie an dem Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Siebzehnter, der siebente Engel goss seine Schale auf die Luft, und ein lauter Ruf kam aus dem Tempel vom Thron, es ist geschehen. Achtzehnter, es gab Blitze, Stimmen und Donner, und es gab ein so gewaltiges Erdbeben, wie es noch nie eines gegeben hatte, seit Menschen auf der Erde leben. 19. Die große Stadt zerfiel in drei Teile, und die Städte der Völker fielen. Gott erinnerte sich an das große Babylon, um ihr den Becher des glühenden Zornweins zu geben. 20. Alle Inseln verschwanden, und Berge waren nicht mehr zu sehen. 21. Großer Hagel, dessen Körner so schwer waren wie Pfundstücke, fiel vom Himmel auf die Menschen, und die Menschen lästerten Gott wegen der Hagelplage, denn diese Plage war sehr groß.